So hab ich doch die ganze Woche mein feines Liebchen nicht gesehen. Ich sah es an einem Sonntag wohl vor der Türe stehen, das tausend schöne Jungfräulein, das tausend schöne Herzlein. Wollte Gott, ich wär heute bei ihr. Wollte Gott, ich wär heute bei ihr. So will mir doch die ganze Woche das Lachen nicht vergehen. Ich sah es an einem Sonntag wohl in die Kirche gehen. Das tausend schöne Jungfräulein, das tausend schöne Herzlein. Wollte Gott, ich wär heute bei ihr. Wollte Gott, ich wär heute bei ihr.